Ja, das war Pussy Willow. Pussy Willow von Duke Ellington. Ich bin nun kein Kenner, ein guter Kenner der Musik Duke Ellingtons, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zu dieser Kategorie, die irgendwann aufgetaucht ist, von einer bestimmten Phase von Duke Ellington dazugehört, Jungle Music. Davor hörten wir vor der Lesung, der letzten Lesung, hörten wir einen Track wieder aus Haiti, Mal élevé von Raoul Guillaume et son groupe. Und der Text, der im Zentrum der ersten Stunde stand, nochmal zur Erinnerung, ist der letzte Abschnitt gewesen des Buches Die Deutscheste der Künste, Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs, geschrieben von Pamela M. Potter, 98 in USA erschienen und 2000 beim Klett-Kota Verlag, ich glaube, der ist in Stuttgart zu Hause. Ja, und wir werden das Thema oder um dieses Thema weiter kreisen in den weiteren folgenden Sendungen, mal mehr, mal weniger. Und gut, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Jetzt kommen wir zu einem aktuell musikalischen Thema, das demnächst stattfinden wird in Hamburg. Und zwar wird es beginnen am 2. Mai, in an verschiedenen Orten das Blurred Edges Festival, das Blurred Edges Musikfestival für aktuelle Musik, 2. bis 17. Mai 2014, findet zum 9. Mal in Folge statt und wird wieder Position aktueller Musik präsentieren bei 46 Veranstaltungen an 28 verschiedenen Orten. Also das ist eine Besonderheit, die 28 verschiedene Orte, die an denen das Festival stattfinden wird. Es gibt ein sehr informatives Heft, das hoffentlich in vielen Lokalen und Orten, wo Musikinteressierte in St. Pauli, Schanzenviertel, Altona, Eimsbüttel und Univiertel und in anderen hoffentlich natürlich auch herauszufinden ist, wo das ist, kann man sich bemühen. Das ist so ein bisschen, ja, fällt auf durch so ein helles, rundes Etwas und darüber steht Blurred Edges und dann drunter Blurred Festival für aktuelle Musik Hamburg. Und da ist eine Karte drin, die eben Auskunft gibt über die verschiedenen Veranstaltungsorte. Das ist also, geht links im Westen los mit 1, 2, 3, 4, 5 in Altona, 6 sind es sogar. Dann geht es ein bisschen weiter nach Norden. Das ist, glaube ich, Nord-Eimsbüttel, dann Schanzenviertel, Reeperbahn. Südlich der Reeperbahn sind 3 Veranstaltungsorte. Sternschanze sind es auch 3. Und Stadthausbrücke, also das Westberg ist dabei. Und dann gibt es einen ganz südlichen, das ist der in Vettel. Und dann noch östlich, die Kraniche, glaube ich. Und ich komme dann gleich noch dazu, zu den einzelnen Veranstaltungsorten. Und das Programm liegt also aus, da kann man sich informieren über jeden Tag, jede Veranstaltung, die da stattfindet. Und dann gibt es die Webseite, die sehr gut zugänglich und auch gut organisiert die Veranstaltung präsentiert. Das ist einmal www.vamh und dann der Untermenüpunkt Blurred Edges oder direkt auf Blurred Edges www.blurrededges zusammengeschrieben.de. Das sind die beiden Internetadressen, die Auskunft darüber geben. Es gibt auch einen Blurred Edges Mix, der ist auch auf der Webseite zu finden oder auf SoundCloud. Es gibt eine Facebook-Seite und da ist auch noch ein Hinweis auf diesen SoundCloud Mix. Der ist zusammengestellt aus Musiken, aus Tracks von Musikern oder Komponisten oder Auftretenden, die innerhalb der 15 Tage von Blurred Edges zu hören sind. Das ist auch eine der Besonderheiten des Blurred Edges Festivals, dass es eben verschiedene Szenen präsentiert. Einmal die Improvisationsszene, die so aus den, von dem Spektrum avancierter Free Jazz bis freie Improvisation. Ja, die Begrifflichkeiten hinken immer ein bisschen hinter der Musik hinterher präsentieren. Dann gibt es die Elektronikszene von Harsh Noise bis ja, mehr Ambient-Richtung Sachen. Es gibt auch eine Art von Performance, Musik-Performance, Klangkunst gibt es und komponierte Musik gibt es. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall ein kleiner Überblick gewesen. Und diesen Blurred Edges Mix, den möchte ich jetzt schon mal starten. Der fängt an mit Music of Your Own von People Like Us. People Like Us ist wird in der Hörbar auftreten am 9.5. zum Beispiel. Und weiter geht's dann mit Vespers von Alvin Lucier. Und weiteres kommentiere ich dann noch oder ich lasse es und vertraue der Verführungskraft der Musik. The world is a wonderful and exciting place. And there are a thousand exciting things to do without experimenting with music of your own. Thank you. Ja, das waren jetzt zwei Tracks und drei Tracks, vier Tracks, die mit Veranstaltungen zu tun haben von Blurred Edges. Gerade zu hören ist noch Timeless Fake, glaube ich, ist das von, oder ist Hocket for Henry Cowell. Auf jeden Fall, die eine Veranstaltung ist mit Ansgar Wilken, am 2.5. mit Gendre Soziale und Jetzmann ist, glaube ich, auch dabei. Und die anderen waren Stark Bewölkt am 2.5. und der H7 Club am 3.5. in der im Westpark. Und auch das Stück von James Tenney, Hocket for Henry Cowell, beziehungsweise von ihm ist was zu hören bei Tätliche Objekte, dem Projekt der Stark Bewölkt Gruppe am 3.5. im Westwerk. Und dann geht es gleich weiter mit einem Konzert, das ein bisschen später ist, am 12.5. In der Hochschule für Musik und Theater. Bevor ich jetzt irgendwie viel Falsches sage, weil so schnell kann ich den Überblick gar nicht anbieten, am 12.5. in der Hochschule für Musik und Theater gucken wir doch mal in das Programm rein. Bei dem Programm sieht es so aus, als gäbe es da gar kein Konzert. Da muss ich nochmal nachgucken. Ist auf jeden Fall jetzt das Stück, ein Stück von James Tenney. Und James Tenney, da von ihm wird was gespielt bei dem Konzert Tätliche Objekte 2 von Stark Bewölkt. Und wo ich nun gerade nicht so recht weiter wusste, da muss ich immer noch nachgucken. Thank you. Also die Maelstrom Percussion von James Tenney macht ihrem Namen alle Ehre. Und jetzt geht das weiter rein in ein Stück von Wolfgang Schliemann und Michael Vorfeld. Wolfgang Schliemann spielt am 16.05. bei den Frequenzgängen in dem Centro Soziale mit einem, ja, spielt er das Solo? Achso, nee, zusammen mit Robert Klammer. Aha. Und gleichzeitig, und dann spielt Gunnar Letto mit bei diesem Trio. Davor spielt ein Electro-Free-Trio aus Israel. Das ist Ofer Beimel, der schon mal hier war, der Schlagzeuger, wunderbar. Und Iko Buckelmann spielt Gitarre und Daniel Dawidowski Lo-Fi Sound Devices. Das also am 16.05.2014, Frequenzgänge 41 im Centro Soziale. Und wir hören weiter Wolfgang Schliemann und Michael Vorfeld. Kaum zu glauben, welch poetischen Titel das Stück trägt, und zwar Die Schmarmaus des kleinen Fritz von Dietrich von Euler-Donnersberg. Er tritt am 16.05. auf in einer Veranstaltung, die sich Brummbrunnen nennt. Und den Ort muss ich nachschlagen, der ist mir nämlich noch nicht sehr geläufig, der ist relativ ungewöhnlich. Ich gucke gerade, Brummbrunnen findet statt in der Galerie Neufer, Rellinger Straße 22. Das ist also diese Adresse im Norden Eimsbüttels. Davor haben wir gehört Phil Durand, Burkhard Beins und Bertrand Denzler. Die treten am 4.5. beziehungsweise Phil Durand. Nur Phil Durand tritt in Zusammenspiel mit Angelika Castello, Andrea Neumann, Christoph Funabashi, Gunnar Letto bei den Frequenzgängen 40 auf im Centro Soziale in der Sternstraße 2. Und gleich werden wir hören ein Stück von Michael Meyerhof, eine Komposition, interpretiert von Ute Wassermann, Splitting for Voice and Tape. Das hat einen Bezug zu dem Konzert von Stark bewölkt, tägliche Objekte 2 am 3.5. im Westwerk. Da wird auch eine neue Komposition von Michael Meyerhof zu hören sein. Ich gucke gerade nochmal nach. Am 3.5. Und zwar gibt es da zu hören, ne, finde ich das heute nochmal, von Michael Meyerhof, Specific Objects, genau. What's the next one? What am I? Also das ist wieder People Like Us, ja, die in der Unüberhörbar spielen, also in der Hörbar, in der Brigittenstraße 5 am 9. Mai ab 22 Uhr im Rahmen des Blood Edges Festivals. Weiterzuhören ist dort dann Klimperliese, ein Solo-Projekt von Greta Schmidhammer, die mit dem Laptop Klänge bearbeitet. Fast überflüssig zu erwähnen ist, dass das, was jetzt hier in dem Blurred Edges Mix zu hören ist, nicht das ist sein wird, was bei den Konzerten zu hören sein wird. Auch bei dem nächsten Stück, das jetzt schon zu hören ist, Moving In, Love Song, City Garden von Jennifer Walsh. Vocal Daniel Kloger und Piano Sebastian Berwick. Jennifer Walsh ist in einigen Konzerten zu hören, am 11., am 8. und am 2.5.2014. Bitte das Programm konsultieren und herausfinden, wo und wann. Roots! Roots! But they weren't all that was found there. I turned up plastic wristbacks, elastic bands. I don't know, plastic wristbacks, elastic bands. Even a biro. And shards of glass. Glass deeply embedded in the soil. Like the front window was blown out years ago. Blown out years ago. In places, the soil was closer to gravel than cloy. Ein Tipp, wo Jennifer Walsh Kompositionen zu hören sind, jetzt bin ich hier falsch. Turning it all upside down and adding something that couldn't make much difference. It will thrive as before. Nun aber bin ich fündig geworden am 8. Mai im Frappant, also in der Ktoria-Kaserne, wird spielen Decoder und Spur. Und die führen ein Stück auf von Jennifer Walsh, Glory. Jetzt hab ich's. HSV-Fans, oder nein, alle St. Pauli-Fans, aufgepasst. Das ist HSV. Nein, das ist nicht der HSV, der auf dem Sportplatz spielt, sondern das ist ein Ensemble, eine Gruppe aus Bremen und Hamburg. E. Peterson, D. Wallraff, aka HSV spielen Cosmic Drone and Space Noise am 2. Mai in den Kranichen bei den Elbbrücken, Brandshofer Deich 45. Der Abend hat den Titel Tribute to Daisuke Inui, Harsh Noise, Nore Bang. Hier reinschleicht, das ist Datolag. Datolag ist Joe Dock, Computer, Jon Laut, analoge Klangmodifikatoren, und sie treten am 10. Mai im Friese auf, im Friese, dem Künstlerhaus in der Arnoldstraße 26 bis 30 mit dem Ensemble, mit ihrem Duo Datolag, einer Schnittstelle zwischen Computern. Nein, zwischen Wahlen und Synthesizern, Einhörnern und Computern, Wissen und Glauben oder Beats oder Hunden. Ja, alles kommt doch irgendwie zusammen, und die Visuals macht Nico an dem Abend. I'm falling. I'm falling. I'm falling. I'm right. I'm right. Ist das vertraut, die Klänge, manche nicht. Auf jeden Fall, der Ort ist vielen vertraut, und zwar der Pudel. Der Pudel ist leider, der Golden Pudel Club ist leider nur einmal dieses Mal bei Blurred Edges mit dem Programm und dafür aber mit einem besonderen Act. Und zwar Ferdinand Försch spielt auf Bacha für Stringbox und Klangmaschinen. Ein umfangreiches Programm. Und allein die Instrumente, die er gebaut hat, zu betrachten, lohnt es sich, dorthin zu gehen. Die Musik hören wir jetzt gerade. Bachharfe. Gespielt von Ferdinand Försch im Pudel am 6. Mai, 21.30 Uhr. Schon ein bisschen reingemischt hat, hat sich Mobile Suite, ein Konzeptstück, eine Suite von Hans-Christian Jänicke, der in seinem Raum Baustelle 1 Arnoldstraße 1 am Sonntag, den 11. Mai um 15 Uhr, also gut zu erreichen für Familien und auch Nicht-Familien, in der Arnoldstraße 1 aufführen wird, eine Mobile Suite, eine Suite für rückkoppelnde Handys und Basso Continuo. Eine weitere Veranstaltung mit unter Einsatz oder unter Benutzung von Smartphones wird am 7. Mai stattfinden, ein Smartphone-Konzert in der Hörbar Brigittenstraße 5, 22 Uhr, am Mittwoch, den 7. Mai, unter Publikumsbeteiligung. Also wer ein Smartphone hat, bringt das mit. Es wird mit einbezogen in eine Komposition von Guy Saldanha für 1-N Smartphones. Beim Konzert können Besucher ihre Smartphones als elektronische Klangerzeuger verwenden. Die Handys spielen eine algorithmische Komposition, bei der Klänge nach einem Satz von Regeln stochastisch im Raum, in Raum und Zeit verteilt werden. Zusammen bilden die mobilen Geräte eine Lichtinstallation. Also zwei verschiedene Ansätze, einmal von Guy Saldanha, Komposition für 1-N Smartphones, und dann die Mobile Suite von Hans-Christian Jänicke, der eine Suite für rückkoppelnde Handys und Basso Continuo aufführt. Und nun sind wir schon wieder bei den People Like Us angekommen, die in der Hörbar am 9.5. auftreten. Das Stück heißt nun The Telephone Call. Gut. Music Motorcycle Club, bylaws, music mobilizing for real. 1. The Music Motorcycle Club is open to any motorcycle, bicycle and music enthusiast who is wants to be a part of a brotherhood. 2. The club will be governed by all of its members at any time. There is no minister. There are no philosophers. There are no politicians. The Music Motorcycle Club is in another category. 3. There are no elections held. Music is the language of the Music Motorcycle Club and able to keep it together. Music is a universal language and guarantees equality of its members. Hi. Also, nothing is ein gänzlich unpolitischer Beitrag von dem International Music Motorcycle Club. Wir hörten gerade die Clubsatzung oder einen Auszug daraus, und das Konzert wird am Donnerstag, den 15. Mai, 19 Uhr stattfinden im Music Motor Club. Motorrad Club. Nee, jetzt bin ich auch schon zu englisch, aber nee, egal. Kleine Freiheit Nummer 1, Laden 6, Studio Bühler. Now, just be happy and want it to continue. You are nothing. Und habt ihr schon erraten, das ist wieder People Like Us in der Hörbar am 9.5. mit Nothing und Something kommt gleich. Doesn't even work for me. We'll be right back. People Like Us, das ist Pio Hupo mit Angostura Rex am 2.5. im Kulturdeich Wettel, Wetteler Bogen. 22 Uhr am 2. Mai, Multiphonics mit Pio Hupo und DJ Miss Hawaii. Wolf Pifnitzka, Saxophon, Flöten, Stimme, Jörg Hochapfel, Piano, Synthesizer, John Hughes, Kontrabass und Chad Popple, Schlagzeug, Percussion und ab 23.30 Uhr Party mit DJ Miss Hawaii, aka Tepe Osawa. Im Rahmen des Blood Edges Festivals. Kurzer Track von Moloch aus Moloch. Ein Hinweis auf ein Konzert in der Hochschule für Musik und Theater am 16.05. On the Fringe mit verschiedenen Stücken, die auf der, mit Hilfe der, na, wie nennt sich nochmal, Disklavier.